Thank you.

Europe. bist, wird erst Gnade den Mund offenbar. Und wie der Diener, also muss der Herr geschaffen sein. Nicht hinter jedem Schleier waltet Frömmigkeit. Und wer vom Henker schwätzt, fühlt auch das Gnade.